1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist bei uns Themennacht angesagt und das Thema heißt Feige. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die in ihrem Leben schon mal sehr feige waren, sich sehr feige verhalten haben, die nicht die Wahrheit gesagt haben, die einem anderen Menschen vielleicht nicht geholfen haben, die zu feige sind, einen Fehler einzugestehen oder vielleicht auch zu feige sind, sich einzugestehen, dass sie süchtig sind. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die schon einmal Opfer von Feigheit geworden sind. Also, wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, Feige und Feigheit, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. So, und mein erster Anrufer ist der Dominik, stimmt das? Hallo? Ich höre jetzt gerade mal nichts. Ah, da ist irgendjemand. Dominik, hallo? Hallo? Ja, du hörst mich. Hallo, Domian. Sehr schön. Dominik, 24 bist du. Genau. Ja, du hast zum Thema Feigheit oder Feige angerufen. Warum? Also, ich denke, ich fange mal am Anfang an. Ja. Also, ich bin mit meiner Freundin jetzt zusammen seit 2 Jahren circa. Ja. Und es lief eigentlich alles recht gut, bis sie anfing, mich erst klein mit Kleinigkeiten und dann halt auch mit gravierenden Sachen zu unterdrücken. Oh, also, zu unterdrücken? Was heißt das genau? Ja, es ist halt, also ich mache gerade eine Lehre zum Kfz-Mechatroniker. Ja. Und es ist halt so, mein Alltag besteht darin, ich stehe morgens auf, gehe zur Arbeit, komme nach Hause und dann darf ich halt nicht rausgehen, ich darf keine Freunde treffen, Freundinnen sowieso nicht und... Wie, du musst dann zu Hause in der Wohnung bleiben bei deiner Freundin? Genau. Ihr wohnt also auch zusammen, ja? Genau, wir haben zusammen eine Wohnung. Also sie bestimmt quasi über deine Freizeit? Genau, und es ist halt so, dass ich habe mich erst nicht getraut, mit Leuten darüber zu reden. Und dann habe ich halt doch den Schritt gewagt, meinen besten Freund, den Opti, darüber damit einzubeziehen. Und dann hat er sie halt auch mal zur Rede gestellt. Und da hat sie alles von sich abgewandt, hat mich dann als Buhmann dargestellt, dass ich so dann halt andere Frauen auch gehen würde oder sonst was. Und dass das gar nicht stimmen will, dass sie mich unterdrückt, dass ich halt machen könnte, was ich wollte. Aber es ist ja halt nicht so. Es ist nicht so. Sag mal noch ein Beispiel. Du kommst nach Hause von der Arbeit und darfst quasi dann deine Wohnung nicht verlassen, um mit anderen Leuten irgendwas zu machen. Genau, also ich darf Fernsehen gucken, also im Haus kann ich halt alles machen. Ich darf nur halt nicht rausgehen, darf nicht unter Leute gehen. Darfst du denn auch alleine nichts machen? Nein, also wie gesagt, halt, sie weiß halt genau, wann ich Feierabend habe, den Weg von der Arbeit zu mir nach Hause oder zu uns. Und ist alles genau durchdacht bei ihr und berechnet. Genau, und wenn ich dann echt mal 10 Minuten später komme, dann ist halt schon das Handy am Klingeln. Verstehe. Sag noch ein Beispiel, wo sie dich unterdrückt. Das ist halt, ich habe dann halt auch mir mal so gesagt, es geht halt nicht mehr. Ich habe halt keine Freiheit mehr, da habe ich gesagt, ich möchte Schluss machen, ich möchte es beenden. Und dann hat sie halt gesagt, nee. Und dann, es wird nicht Schluss gemacht. Ja, das hört sich vielleicht jetzt lustig an, aber es ist, sie hat ja nicht erlaubt. Sie ist dann auch halt handgreiflich geworden. Es ist, jetzt, ich möchte das gar nicht so erzählen, weil mich das gerade wieder schwer trifft, aber sie ist mir halt, ja, das hört sich jetzt wieder doof an, aber sie ist mir körperlich einfach überlegen und da kann ich nichts machen. Und dann. Was hat sie denn genau mit dir gemacht? Ja, sie hat mich geschlagen, sie hat mich gewürgt. Und hat gesagt, wenn du gehst, dann das wirst du bereuen und das kannst du nicht einfach mit ihm machen. Und ja, das hat mich halt einfach dann auch schon wieder, habe ich gesagt, ja gut, dann bleibst du hier, dann, weil ich bin halt zu ihr gezogen, hier Hannover. Sag mal, wann ist diese Sache mit dem Würgen vorgefallen? Wann war das? Das ist jetzt knapp einen Monat her circa. Und überhaupt diese ganzen Unterdrückungen, du sagst, 2 Jahre seid ihr zusammen. Und war das ganz am Anfang auch schon? Nein. Wir haben uns kennengelernt über ein Online-Rollenspiel World of Warcraft. Mhm. Und ja, da fing das an. Das war alles super nett, das erste Treffen. Dann haben wir natürlich ja auch vielleicht ein bisschen überstürzt, gerade mit dem gleich zusammenziehen oder so. Aber ich hatte halt diese rosarote Brille auf. Nach wie vielen Wochen des Kennens oder Monaten seid ihr zusammengezogen? Das war so knapp über ein Jahr sind wir dann zusammengezogen. Ach so. Naja, okay. Du hast gerade gesagt, du bist zu ihr gezogen, da wo sie wohnt. Mhm. Wie weit entfernt hast du vorher gewohnt? Also ich habe vorher in Nähe Bielefeld gewohnt, in Halle. Ja, sag mal die Kilometerzahl, damit ich das so ungefähr ein... Das sind so 200 Kilometer circa. Ah ja, okay. Das klingt ja wirklich wie in so einem Horror-Thriller, was du mir da erzählst. Ja, ich habe halt schon viel versucht, dann mit Leuten drüber zu reden und wer mir helfen kann, aber dann glaubt mir halt auch wirklich keiner, ja, wenn deine Freundin, die schlägt dich, die haben mich dann ausgelacht. Und dann habe ich natürlich auch dann gesagt, ja gut, komm. Okay, ja. Du hast gesagt, die ist hier körperlich überlegen. Beschreib mal, wie groß bist du, wie groß ist sie? Ich bin 1,74. Ja, und sie? Sie ist ein bisschen kleiner, aber kräftiger gebaut, sage ich mal. Ja. Und es ist halt... Und du hast dich da auch nicht gewehrt, als sie dich gewürgt hat? Ich habe es versucht, aber sie war mir einfach kräftemäßig so überlegen in dem Moment und ich konnte dann einfach nicht und dann habe ich es einfach über mich ergehen lassen. Ich glaube mal, wie du das jetzt gerade beschreibst, ist da also nicht mal mehr ein Funken von Liebe, oder? Also wir hatten auch schöne Zeiten, muss ich sagen. Ihr hattet schöne Zeiten. Habt ihr auch noch schöne Zeiten? Ja, wie gesagt, es ist halt... Nee. Es läuft im Bett läuft halt nur was, wenn sie will. Und das ist dann halt auch schon nicht mehr romantisch, sag ich mal, so wie damals. Es ist halt einfach alles auf Zwang. Und wenn sie sagt, du musst, dann muss ich halt. Und dann kann ich halt nichts gegen tun. Mhm. Und jetzt habe ich gerade mal so ein bisschen Luft. Da ist sie jetzt bei ihrer Freundin, die feiern Geburtstag rein. Ach so, deswegen kannst du mal telefonieren heute Abend. Genau, also ich habe natürlich auch mal deine Sendung verfolgt. Und ich hatte nie die Möglichkeit. Und heute habe ich es versucht und jetzt zum Glück natürlich auch durchgekommen. Aber ist ja interessant, dass du dich auch gerade dann zum Thema Feigheit meldest. Mhm. Denn letztendlich ist das natürlich ein feiges Verhalten deinerseits, dass du nicht die Konsequenzen ziehst. Und du lässt dich ja von ihr einschüchtern. Mhm. Das ist ja, also ich stelle mir dieses Leben grauselig vor, was du da führst. Das ist kein schönes Leben. Du freust dich doch nicht, wenn du nach Hause kommst von der Arbeit. Ja, das ist sicher nicht. Ich komme nach Hause, Essen muss ich mir dann auch noch selber machen. Sie kümmert sich um nichts. Dann kann ich noch ein bisschen World of Warcraft spielen. Und dann muss ich auch schon wieder schlafen gehen. Und wenn sie dann noch meint, dann sagt sie, ja, ich habe jetzt mal Lust. Hört sich jetzt vielleicht auch dumm an, aber dann muss ich halt ausspringen. Mhm. Sind wir uns einig, was du tun musst? Ja, dieser Weg dahin. Ich glaube, es ist gar kein Weg dahin, Dominik. Du musst es nur einmal für dich entscheiden und tun. Pack deine Koffer und hau ab. Ja, ich habe ja meine Arbeit. Ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr hier. Okay, dann musst du dir heimlich eine Wohnung oder ein Zimmer besorgen, organisieren. Jetzt sag bitte nicht, das geht nicht. Oder... Das funktioniert nicht. Verdammt ja, nochmal. Ja? Ich habe halt Angst, dass sie mich findet. Ja, aber okay. da musst du halt auch mal vielleicht ein bisschen auftreten. Ein bisschen selbstbewusster auftreten. Wahrscheinlich befällt sie sich dir gegenüber so, weil die genau weiß, dass sie mit dir nur wirklich alles machen kann. Mhm. Wenn die erstmal merkt, dass da vielleicht auch ein bisschen Gegenwind kommt, ist die auch anders drauf. Ja, wenn du so unsicher bist, würde ich wirklich in der Nacht- und Nebelaktion da abhauen. Ich würde meine wichtigsten Sachen nehmen und mir vorher irgendwas besorgen, wo ich erstmal schlafen kann. Vielleicht ein WG-Zimmer oder irgend sowas und dann bist du erstmal weg. Meinst du wirklich, das ist der Weg? Ja, also ich glaube nicht, dass du es mit ihr diskutieren kannst. Da hast du gar nein, keine. Nein, nein, das geht auf keinen Fall. Nein, du musst sie, wenn, vor veränderte Tatsachen stellen und das war's dann. Mhm. So, und wenn du das nicht schaffst alleine, dann musst du dir noch so ein bisschen mentale, also seelische Hilfe von draußen holen. Ja, wie gesagt, mein Freund Opti, der hilft mir eigentlich schon immer, aber wie gesagt, er ist halt auch nicht immer hier Und ja, es ist halt schwer, weil ich habe hier halt nicht so die Leute. Ich verstehe, aber du bist ja in einer großen Stadt, du bist in Hannover. Genau. So, jetzt ruft dich mein Psychologe nochmal an, Henning. Der gibt dir mal noch die eine oder andere Beratungsstelle, wo du hingehen kannst und dich auch noch ein bisschen aufbauen lassen kannst, vielleicht von den Leuten. Aber den entscheidenden Schritt musst du machen. Du musst weg von der Frau. Bist du sonst auch so ein Angsthase? Ja, was heißt Angsthase? Das ist halt, vorher war das ja nicht so, aber ich kannte das vorher nicht, diese Gewalt und dann auch dieses Extreme und dann diesen Schmerzen und ziehen, dann auch dieses, nicht nur körperliche, dann macht sie auch mit, dann droht sie mir und dann passiert das und das und das ist dann halt, wo ich dann auch Angst vor habe. Ja, weg, Dominik, weg. Diese Gewaltgeschichte, die ist einmal vorgekommen. Oder ja, also das war dieser Extremfall, wo sie dann... Du hast dich gewürgt und hat ja auch eine gescheuert. Ja. Wohin? Also zwar nur mit der flachen Hand, aber das hat mir gereicht. Ja. Okay, so, jetzt genug gejammert, sage ich mal. Ja. Ist alles schlimm, sehe ich auch so. Und ich bin da absolut auf deiner Seite. Aber ich bleibe nur auf deiner Seite, wenn du auch jetzt die Konsequenz daraus ziehst. Mhm. Wenn du jetzt weiter da sitzt und dir das alles gefallen lässt und jammerst, dann bist du wirklich eine Flasche. Ja. Aber das bist du nicht. Und ich glaube auch daran, dass du die Kraft hast, das alleine zu schaffen. Vielleicht mit ein bisschen Hilfe von außen, aber du wirst das schaffen, Dominik. Der Anruf war der erste Schritt jetzt. So sehe ich es an. Ja. Ja? Jetzt legst du bitte auf und Henning ruft dich gleich zurück. Gut, Akadas, schönen Abend noch. Ja, tschüss, ciao. So, ihr Lieben, wen haben wir denn jetzt? Jetzt bin ich verbunden mit der Anne. Anne ist 50. Schönen guten Morgen, Anne. Hallo, guten Morgen, Domian. Anne, auch zum Thema Feigheit. Nun? Bist du eine feige Frau? Manchmal ja. Manchmal ja. Und deshalb rufst du auch an? Genau. Was war denn das Feigste, was du bisher gemacht hast? Hier, dass ich mich bekannt gegeben habe, dass ich meinen Stiefvater geheiratet habe letztes Jahr. Du hast den Stiefvater? Das sind bloß meine großen Kinder. Du hast den Stiefvater letztes Jahr geheiratet? Genau, am 1.9.11, genau. Und deine Mutter, wo ist die? Die ist gestorben, 84. 84 gestorben, ist eine lange Zeit? No. Und ich bin gerade irritiert, du rufst aus Sachsen an? Genau. Ah, daher, ich verstehe schon. Also no heißt ja so gut wie ja, ne? Dann auf Hochdeutsch. Genau. Okay, haben wir das geklärt. Also da ist eine lange Zeit vergangen, von 84. Wie war denn der Kontakt in all diesen Jahren zwischen dir und dem Stiefvater? Also in meiner Kindheit und Jugend nicht so gut. Das war mehr eine Hassliebe. Und dann nach dem Tod meiner Mutter hat sie eben eine Beziehung entwickelt. So langsam und allmählich. Wie alt ist er? Schon sehr alt, 95. 95? No. Boah. Aber geistig noch vollkommen fit. Und warum hast du ihn geheiratet? Weil wir es gut verstehen und lieben und gerne haben. War das denn über Jahre, das habe ich gerade nicht ganz verstanden, über Jahre schon eine heimliche Beziehung? Weil meine Mutter lebte noch nicht. Nee, das ist klar, aber nachdem, die Mutter ist ja schon lange tot. No, da war schon eine heimliche Beziehung. Mit allem drum und dran. Ja. Und die Heirat, du hättest ja auch sagen können, okay, ich lasse es mal einfach so weiterlaufen. Warum die Heirat dann noch? Ja, das wollte mein Mann so. Mhm. Und ich war auch nicht dagegen direkt. Ich muss dich jetzt mal gleich was ganz Indiskretes fragen. Dein Partner ist 95 Jahre alt. No. Das ist ein stolzes und respektables Alter. Ja. Kann man dann noch miteinander schlafen? Normalerweise könnte man es, aber er kann es nicht mehr, weil er hat Prostatakrebs. Ach so, okay, dann ist er krank, dann geht das nicht. Ja, genau, aber so die Zärtlichkeiten sind noch. Ist alles okay. Ist alles okay. Mhm. Warum sagst du das nicht in deiner Verwandtschaft, in deiner Umgebung? Weil es uns peinlich ist, mein Mann und mir. Warum ist es euch peinlich? Erstens, weil es der Stiefvater ist, der ist zwar nicht verwandt mit mir direkt, hier unten wegen dem Altersunterschied. Also er ist ja nun wirklich überhaupt nicht verwandt mit euch. Eben. Und wenn du sagst, dass früher, als er mit deiner Mutter zusammen war, da lief zwischen euch gar nichts. Da lief auch nichts. Überhaupt nichts. Da bist du. Nee. Da sagst du mir auch die Wahrheit. Auf jeden Fall. Ja. Dann ist das zwar eine sehr ungewöhnliche Sache, klar, finde ich auch, aber ich glaube, ich bin gerade am Überlegen, es gab mal einen sehr populären Politiker im Westen, der hieß Herbert Wehner. Habe ich gehört, ja. Ich glaube, der hat hinterher seine Stieftochter geheiratet. Hm. Ich meine mich so recht zu erinnern. Das war auch, und das war ganz öffentlich und alle wussten es. Hm. Die Kinder wissen es aber. Nee, meine kleine Tochter nicht. Wie viele Kinder gibt es sonst noch? Es gibt insgesamt 3 Kinder. Meine 2 Erwachsenenkinder, die wissen das. Ja. Und meine minderjährige Tochter weiß es nicht. Was sagen denn die Erwachsenenkinder dazu? Die waren dagegen, aber jetzt finden sie es auch okay. Wie ist das Verhältnis zwischen den Kindern und dem Stiefvater oder Stiefopa? Das ist ja so eine Mischform. No. Sehr gut, eigentlich. Mhm. Ach, weißt du, Anna, mit dem Altersunterschied, ja Gott, es ist zwar wahnsinnig viel Unterschied, aber... Mein erster Mann war ja auch 26 Jahre älter als ich. Also stehst du auf ältere Männer? Auf jeden Fall. Kann man so sagen. Sie haben mehr Erfahrung, finde ich. Guck doch mal, wie viel älter der Juppie Heesters war gegenüber seiner Frau. Das stimmt. Da waren über 50 Jahre, glaube ich, oder genau. So. Oder so in der Richtung. 50 Jahre, glaube ich, ja. Ja. Ja, also... Generell ist es ja immer blöd, wenn man mit was hinterm Berg hält. Das stimmt. Es lebt sich einfach wesentlich verspannter. Es lebt sich entspannter, wenn man ehrlich ist. Ich finde ja, Auf jeden Fall, das ist Versteckerei. Genau. Ich finde ja, dass man, wenn es irgendwie möglich ist, immer offen leben sollte, weil man dann freier ist. Andererseits ist der Mann 95 Jahre alt und er möchte es nicht anders. Eben. Das heißt, da muss man das ja vielleicht auch respektieren, weil für ihn wäre das ja wahrscheinlich ein großer Stress, das jetzt so offen zu legen. No. Aber ihr wohnt doch zusammen. Wir wohnen zusammen. Ja, aber dann kriegen die anderen das doch mit, die Verwandtschaft. Nee, aber nicht, dass wir verheiratet sind. Na gut, aber dass ihr zusammen wohnt, dann wird doch gemunkelt, oder? Eigentlich nicht. Wie? Ach so, die denken einfach, die nette Anna, die betreut ihren Stiefpapa. Genau. Ach so. Sehr geschickt, natürlich, verstehe. Genau. Du hast mir gerade gesagt, da gibt es noch andere Sachen, wo du feige warst in deinem Leben? Ja, ich habe Angst gehabt, hier meine Brust zu öffnen, in meine eigene Wohnung zu gehen. Die habe ich jetzt aufgelöst. Mein Sohn hat mir damit geholfen, mit der Auflösung der Wohnung. In deine eigene Wohnung zu gehen? Ich hatte ja eine extra Wohnung. Achso, wie lange wohnt ihr denn schon zusammen, ihr beiden? 5 Jahre. Und es gab immer noch eine eigene Wohnung von dir? Genau. Und da hattest du Angst reinzugehen? Genau, weil ich da allein und einsam war, deswegen. Früher, und dann kamen die Erinnerungen hoch, oder? Genau. Hm. Ja, aber das ist auch nicht so feige, das finde ich auch noch nachvollziehbar. Wenn man... Ach so, ist nachvollziehbar. Ja, ja, wirklich. Also feige ist für mich ein härterer Ausdruck. Feige ist, wenn man zu etwas nicht steht oder wenn man vielleicht auch sogar jemandem schadet durch sein Verhalten. Nee, das habe ich eigentlich nicht. Nein, wenn du da, kann man ja auch verstehen, wenn du schlimme Sachen erlebt hast in dieser Wohnung, dann kann man das ja auch so ein bisschen nachvollziehen. Also ich finde die ganze Geschichte bei dir, finde ich, ist akzeptabel. Hm. Schöner fände ich es natürlich, wenn ihr offen leben könntet, aber wie gesagt, dein Mann ist 95. Wer weiß, wie lange er noch zu leben hat, dann will man ihm jetzt die letzte Zeit auch nicht noch erschweren durch eine solche Offenheit. No. Meine liebe Anna, bist du denn glücklich mit deinem... Auf jeden Fall. Also das ist für dich eine richtig gute Entscheidung. Moment mal bitte. Ja. Domian. Oh. Ja, ich bin wieder da. War er das? Genau. Schimpft er mit dir, dass du mit mir telefonierst? Nee. Dann ist doch alles gut. Liebe Anna, ich freue mich, wenn du glücklich bist und wenn er glücklich ist, dann ist das auch alles wunderbar und dann genießt eure Jahre und habt's schön miteinander. Auf jeden Fall. Und grüß ihn herzlich von mir, alles Gute. Das mache ich und schön eure Sendung, ich freue mich immer, wenn ich euch höre. Das ist schön, das freut mich. Liebe Anna, alles Gute euch beiden. Okay, tschüss. Ciao. Ciao. So, Thema Feigheit oder Feige heute Nacht, möchte ich gerne mit euch reden, die ihr in eurem Leben schon mal feige wart. Entweder tut es euch leid und ihr schämt euch dafür, oder aber ihr sagt sogar, ja, ich stehe dazu und es ging irgendwie nicht anders. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die Opfer von feigen Menschen waren, von feigen Taten waren. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist, warum auch nicht, hier ist Buddy Holly, 23, hallo. Genau, hallo Domian. Warum heißt du so komisch? Ja, meine Eltern haben das so durchgesetzt. Heißt du wirklich so? Ja, ich heiße wirklich so. Ach, das ist ja lustig. Ich dachte, das wäre ein Spaßname. Nee, ist es nicht. So darf man in Deutschland heißen, Buddy Holly. Anscheinend. Ja, wahrscheinlich haben dich 1000 Leute schon gefragt und ich nervte dich jetzt auch noch damit. Ja, das sowieso. Okay, mein Lieber. Das Schlimmste ist eigentlich, dass die Leute sonst immer den Hörer auflegen. Ja, ja, das glaube ich, weil die sich verarscht fühlen, ne? Genau. Ich will dich jetzt nicht nach deinem Nachnamen fragen, aber klingt der Nachname... Ist Holly. Ach so, der Nachname ist Holly. Ist genau. Ach, das ist ja kurios. Das ist ja ganz cool. Buddy. Sag ich genau. Einfach Buddy zu dir. Okay. So, Thema Feigheit. Ja, also bei mir geht's darum, dass ich auch hier in Solingen, also wo ich wohne, mehrmals in Zeitungen war, also Solinger Tageblatt, Wochenpost, und ich auch Angebote von Musikproduzenten bekommen habe und ich leider immer zu feige war, anzutreten in dem Sinne. Verstehe ich nicht. Immer dann kurz vorher einen Rückzieher gemacht habe. Wie, du kriegst Angebote von Musikproduzenten? Nee, hatte ich damals, ja. Warum? Warum? Also einmal mit 13, aber mit 16, hauptsächlich wegen dem Namen, denke ich. Ach so, die haben rausbekommen. Halt auch mein, genau, und da stand halt auch drin, dass das mein Wunsch wäre, das irgendwann mal zu machen. Und dann kamen halt auch die Angebote und ich habe die leider nicht wahrgenommen. Ja, ich meine, natürlich blöd, dass ich zu feige war, die wirklich, oder meine Chance zu nutzen, ne? Die Frage ist natürlich, der Name macht es ja nur auch nicht. Hast du denn überhaupt Spaß daran, an einer solchen Tätigkeit, also Sänger zu sein, Musiker? Das war immer ein großer Wunsch, also das auf jeden Fall. Ich habe mich halt auch immer reduziert gefühlt darauf, ne? Ja. Jetzt kriege ich gerade hier einen Hinweis von meiner Regie, damit niemand denkt, dass du uns verarscht. Ja, das kann genau das sein. Es besteht die Möglichkeit, dass wir im Fernsehen deinen Personalausweis einblenden. Dürfen wir das? Ja, das ist in Ordnung. Ja, dann werden wir das mal machen, damit wir auch sehen, dass du wirklich Buddy Holly bist. Was für eine Musik würdest du denn gerne machen? Prinzipiell egal, weil ich höre auch alles. Also es je nach Stimmung, also ich höre wirklich alles. Aber sag in jeder mal, Richtung. Ist das nicht ein geschützter Name? Darf man sich denn überhaupt so noch wieder nennen? Also es hat wohl funktioniert 1989. 1989? 23 bin ich jetzt. Ja, ja, nee, das ist mir schon klar, dass du dich so nennen darfst. Aber darf man als Künstler nochmal sich so nennen? Das ist eigentlich eine Marke. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Mhm. Mehrere Angebote schon bekommen von Firmen und du hast dich nicht getraut. Wie kam das? Haben die dich angerufen? Kam das per Post? Die haben sich an die Zeitung damals gewendet, also ans Solinger Tageblatt, und die hatten das dann an mich zurückvermittelt und dass ich mich dann auch bei denen melden sollte und. Ja. Aber dann, das ist doch irre, wenn du schon in der Richtung doch diesen Traum hast, irgendwie Sänger oder Musiker zu werden. Ja, eben, deswegen ist ja auch dein Thema. Also ich war wirklich zu feige, meine Chancen zu nutzen, das bereue ich im Nachhinein auch, weil ich natürlich jetzt auch nicht weiß, wo ich hätte stehen können. Ich frage mal meine Regie, klappt das nicht mit der Einblendung? Ich habe noch nichts gesehen. Ja, die fummeln noch darum. Ja, doch, es klappt. Also nur Geduld. Aber erklär mir doch mal, warum bist du? Ah, da bist du. Ich sehe dich. Ja. Das ist ja schön. Hier sehe ich auch mal jemanden, mit dem ich hier spreche. Ja, das Foto ist halt jetzt schon ein bisschen älter. Ja, auf Personalausweisen sieht man immer blöd aus. Aber du siehst natürlich da trotzdem toll aus. Also Kompliment. Okay, Buddy Holly. Buddy, nochmal die Begründung. Warum hast du nicht angebissen? Ich weiß auch nicht, das war wirklich einfach die Feigheit. Also ich habe sowieso immer Angst vor allem, was neu ist, und das hat mich dann irgendwie so irritiert, dass ich das nicht wahrgenommen habe. Ja, vielleicht auch die Angst, jetzt da in irgendetwas reinzugeraten. Eben, und da weiß man auch nicht, ob alles seriös ist. Ob man das vielleicht auch kann und schafft, ne? Ist auch eben, die Frage. Kommt auch noch dazu, klar. Ja. So, nun bist du 23, was hast du bisher jetzt in deinem Leben gemacht? Hast du irgendwas gelernt oder studierst du oder was machst du? Ja, die Ausbildung habe ich damals kurz vorm Ende abgebrochen und jetzt einfach ein Hilfsarbeiter. Ah, was hast du angefangen zu lernen? Sozialhelfer. Und warum hast du das abgebrochen? Für ein Altenheim und Behindertenheime. Ja, ist doch ein toller Job. Warum abgebrochen? Ja, der Druck wurde am Ende zu groß, dann hat das nicht mehr so ganz hingehauen. Und jetzt jobbst du so rum? Genau. Ist ja natürlich keine Perspektive. Nicht das Leben lang, ne? Nee. Aber mit 23 hat man doch alle Chancen der Welt. Ich finde, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder und auf jeden Fall, finde ich, kannst du diese Ausbildung denn nicht noch nachträglich zu Ende machen? Ja, zu Ende machen nicht, also dann nochmal komplett von vorne. Würdest du es nochmal wollen? Ja, diese Ausbildung glaube ich nicht, nee. Was würde dich vielleicht interessieren? Könnte ich gar nicht so genau sagen jetzt. Okay, musst du dir Gedanken drüber machen. Ja. So. Aber das andere ist immer noch da, der Traum zu singen. Das auf jeden Fall. Kannst aber du, das war auch nie weg. Deswegen ich bereue auch, oder desto mehr bereue ich das halt auch, ne? Dass ich die Chancen halt nicht genutzt habe, ja, die ich ja, wirklich verstehe, mal hatte. Verstehe. Die waren ja wirklich mal greifbar. Hast du, kannst du ein Instrument spielen? Nee, Instrument leider nicht. Nee. Singst du denn so für dich alleine zu Hause? Ja, das sowieso. Eigentlich immer. Was sind denn deine Favoriten? Mit wem singst du gerne? Oder welche Lieder singst du gerne? Von welchem? Ja, ich habe auch einen festen Partner mit dem. Also mit dem mache ich dann auch immer alles zusammen. Achso, sag mal so, ja, von welchen Interpreten singst du gerne? Also alles wirklich querbeet. Also wirklich auch sogar von Buddy Holly aus. Also über ganz alte Schinken. Wirklich bis ganz neu. Also alles. Auch deutsche Sachen? Alles. Luxuslärm, also überhaupt neue Dinge, alte Dinge. Ja. Alles. Also ich will dich jetzt nicht blamieren und sagen, sing mal was vor. Ich glaube, dass du... das kann ich jetzt glaube ich noch nicht. Bist du aufgeregt. Ja, das will ich auch nicht machen. Aber ich könnte mir fast vorstellen, dass nach diesem Auftritt jetzt hier bei mir erneut Anfragen kommen von aus der Branche, die mit dir Kontakt haben wollen. Das halte ich sehr sogar für möglich. Wie wirst du dich... Nur, dass ich nicht wieder einen Rückzieher mache. So, wenn ich das erfahre, dass du dann wieder nicht angebissen hast, dann ist aber Schicht im Schacht. Also das ist jetzt vielleicht nochmal die erneute super neue Chance für dich. Wenn sich irgendwo aus einem Musikproduzent oder von einer Plattenfirma oder irgendjemand heute Abend mithört und sieht und sagt, Mensch, der Junge ist vielleicht doch ganz pfiffig und wir wollen uns ihm mal anhören, er soll mal vorbeikommen, dann gehst du dahin, ist das klar? Ja, aber dann ist wieder die Frage, ob die auch seriös sind. Ja, Gott, was kann dir passieren? Da merkst du ja erstmal, wenn du in einen großen Musikkonzern eingeladen wirst, dann siehst du schon, dass das seriös ist. Ja, das du musst schon, Du musst ja nicht gleich was unterschreiben. Da musst du dich mal ein bisschen verlassen. Ja. Du nimmst deinen Kumpel mit und dann guckt euch die Sache mal an. Ja. Wehe, du gehst da nicht hin. Ja, ich mach das schon. Wehe. So, aber trotzdem, Buddy. Finde ich, Musik ist natürlich ein toller Traum und eine tolle Sache, wenn man da erfolgreich ist. Aber die wenigsten sind erfolgreich. Du weißt, wie hart das Geschäft ist. Ja, klar, ist. Man darf nicht von ausgehen, klar. Nee, du solltest auf jeden Fall irgendwas noch ausbildungsmäßig machen. Nutze die Chance, dass du jetzt noch so jung bist. Je älter du wirst, desto schwieriger wird die ganze Sache. Ja, das sowieso, ja. Lebst du noch bei deinen Eltern? Nee. Das ist schon einige Jahre jetzt nicht. Achso, hast eine eigene Wohnung? Genau. Ja. Buddy Holly, das ist ja lustig. Vielleicht klappt es. Und vielleicht war das hier der erste Schritt zu und in eine große Karriere. Das wäre schön, ja. Aber da musst du auch ein bisschen Eier in der Hose haben. Das stimmt, ja. Ne? Lieber Buddy, also wir reichen alles weiter, was hier ankommt, reichen wir an dich weiter und dann bist du am Zug. Und dann reden wir in ein paar Monaten nochmal. Einverstanden? Können wir machen, ja. Sehr gut. Mein Lieber, toll, toll, toll und alles Gute. Ja, dann danke dir auch. Tschüss, ciao. Okay, ciao. Das ist ja eine Geschichte. 0800 220 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Thema Feigheit. Möchte gerne mit feigen Leuten reden und mit Leuten, die schon Opfer von feigen Menschen oder von feigen Taten waren. Hier ist Adriano, 24. Adriano, hallo. Hallo. Adriano. Hallo, Domian. Ein feiger Mensch oder ein Opfer von Feigheit? Ein feiger Mensch. Ein feiger Mensch. Erzähl. Also, ich bin jetzt seit 13 Monaten in einer Beziehung und habe damals aus einer Trotzreaktion heraus was Feiges gemacht, beziehungsweise ist jetzt schon was Feigem entstanden. Aber ich habe akustisch nicht verstanden. Du hast aus einer Trotzreaktion was gemacht? Aus einer Trotzreaktion ist was passiert, das mich jetzt zu einem feigen Menschen gemacht hat, weil ich Panik habe, dass es auffliegt und weil ich zu feige bin, es zu beenden. Und zwar ist damals vor, ja, was sind das jetzt, anderthalb Jahre knapp, war ich halt in einer Beziehung mit meiner Ex-Freundin und mein Cousin hat versucht, sie ins Bett zu kriegen und ist ja halt auch auf Toilette gefolgt und ja, und aus einer Trotzreaktion habe ich mich dann an seine Freundin rangemacht, habe es auch geschafft. Und jetzt habe ich schon seit anderthalb Jahren eine Affäre mit ihr. Ach so, mit der Freundin vom Cousin? Ja, Verlobten vom Cousin mittlerweile. Sogar mit der Verlobten vom Cousin? Ja. Und du wiederum bist aber seit 13 Monaten auch in der festen Beziehung? Ja, genau. Warum hast du diese Beziehung zu dieser Frau noch weiter aufrechterhalten, also zu der Verlobten des Cousins? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, es war erstmal ein Nervenkitzel. Ja, okay, am Anfang noch kann ich es verstehen, aber warum dann weitergemacht? Vor allen Dingen, als du dann deine neue Freundin kennengelernt hast. Kann ich dir gar nicht sagen. Es war halt, ja. Welche Vorzüge hat die? Halt immer schön. Ist die besonders gut im Bett? Habt ihr guten Sex? Oder ja, doch. Also der Sex ist verdammt gut. Mhm. Noch besser als mit deiner Freundin? Nein, ich denke mal, Sex mit Liebe ist was anderes. Ja, natürlich. Ja. Es ist auf jeden Fall anders. Aber diese, ich nenne sie jetzt mal die Affäre. Ja. Die Affäre weiß von deiner Freundin. Ja. Ja. Und du weißt natürlich auch von ihrem Verlobten. Ja, klar. Wie, ja, mein Cousin. Das ist dein Cousin, genau. Wie oft siehst du sie? Also wir sehen uns Minimum zweimal die Woche. Und geht's dann immer zur Sache? Ja, zu, ja, sag ich, ja, nicht immer. Also man trifft sich auch mal auf einen Kaffee. Aber kann man sagen, dass es vorwiegend eine Sexbeziehung ist? Ja. Du redest nicht so viel mit ihr? Nein. Also klar, wenn wir uns auf einen Kaffee treffen, dann weiß meine Freundin und dann weiß auch mein Cousin Bescheid. Ach so, dann ist das offiziell? Dann ist es offiziell, weil wir verstehen uns halt auch gut. Wir sind halt auch in einem gemeinsamen wir haben einen gemeinsamen Freundeskreis. Okay. Aber da ist so für dich nicht der Hauch einer Verliebtheit oder so? Nein, gar nicht. Mensch, Junge, dann beende das doch. Das ist doch total bescheuert, wenn du eine Frau hast, die du liebst. Das habe ich jetzt gerade gehört. Ne? Ja, das, also ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob es dann doch noch auffliegen würde, weil ich weiß nicht, wie sie es sieht. Ja, redet ihr da beide nicht über die Situation? Nein. Ist ja auch schon verrückt. Ich meine, ihr seid ja beide in derselben Situation. Ja, klar. Insofern kann sie dich auch gar nicht erpressen. Wenn ihr beide sagt, wir schweigen und dann ist es gut, dann müsste es doch gut sein. Ja, das stimmt schon. Also, aber wie gesagt, also wenn wir darüber reden wollen, dann verabreden wir uns natürlich heimlich. Dann sagt entweder sie ruft an oder ich rufe an und sagt, hör mal, wir müssen drüber reden. Und dann, ja, landen wir zu 99,9% im Bett. Von wem geht denn am ehesten die Initiative aus, wir wollen mal darüber reden? Das ist eigentlich 50-50 aufgeteilt. Also. Achso, das heißt aber für mich, dass sie damit auch ein Problem hat, wenn sie auch reden will. So, da muss erstmal Kerl sein, dann lässt sie erstmal deine Sexgedanken außer die Schiebzimmer zur Seite und redst Tacheles mit der Frau. Das ist für das wollen wir ja immer, aber ja, genau komm. Der drüber reden will. Ja, komm, hör auf. Ihr seid ja nur auch nicht so getrieben nach eurer Lust. Es geht um dein dein ehrliches Leben mit deiner Freundin. Ja, natürlich. Da kannst du mir nicht sagen, ich bin immer dann so geil, dann kann ich nicht reden. Und dann will ich mich wieder mit ihr treffen, dann bin ich schon wieder so geil und kann ich mit ihr reden. Das ist doch absurd. Ja, ich weiß, es hört alles ziemlich komisch an. Das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Also als ausstehender Mensch würde mich auch drüber kaputt lachen, sage ich jetzt mal. Ich lache mich nicht kaputt, aber ich finde einfach, wie würdest du denn von der Qualität die Beziehung zu deiner Freundin beschreiben? Also in einer Skala von 1 bis 10 ist es schon locker mal eine 9,9. So. Müssen wir gar nicht weiter diskutieren. Du beendest die Affäre. Ja, nur halt, wie gesagt, ich bin da, glaube ich, ein bisschen zu feige für. Ja, aber zunächst mal ist das ja gar nicht eine Frage des großen Mutes. Mutig wäre zu sagen, deiner Freundin zu gestehen, ich habe da was, das wäre mutig. Aber erstmal diese Affäre zu sagen oder ganz offen mit ihr zu reden, pass mal auf, lass es uns zu Ende beenden. Du hast einen Verlobten, ich habe eine feste Freundin, lass es uns sein lassen. Das ist ja dann nicht so ein Akt des Mutes. Nee, stimmt schon. Stell dir mal vor, das kriegt deine Freundin raus. Stell dir mal vor. Also wenn eine Freundin das rauskriegt, dann... War es das? Ja, erstmal war es das und zweitens würde mich das tot unglücklich machen. Weil sie dich verlassen würde. Ja. Und mit diesem Hochsicherheitsrisiko lebst du ständig, ist doch irre. Ja, das ist halt auch der Nervenkitzel dabei. Also ich bin halt auch, ehrlich gesagt, ich bin halt auch ein Typ, der auf diesen Nervenkitzel irgendwo abfährt. Können wir nicht mal sagen, jetzt ist auch genug mit Nervenkitzel. Das läuft ja schon eine ganze Weile und jetzt ist mal gut. Ja, eigentlich müsste ich das nun auf jeden Fall machen. Finde ich auch. Ich wünsche dir viel Glück und ein gutes Händchen dabei, Adriano. Ja, danke schön. Alles Gute. Mach's gut. Tschüss. Danke, Domian. Ciao. 0800 220 5050. Hier ist es tropisch warm bei uns in Köln und vor allen Dingen hier in diesem Studio. Mann, Mann, Mann. Wir machen weiter mit David, 20. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo. David, heute viele junge Männer, merke ich gerade. Ja, ich habe es auch gemerkt. Ja, ungewöhnlich. Manchmal gar nicht und dann wieder ganz gehäuft. Ja, das ist richtig. Sind junge Männer generell feige? Das würde ich jetzt nicht sagen. Nee, aber würde ich auch nicht sagen. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, dass manche Menschen einfach nicht aus sich herauskommen. Wie ist es denn bei dir? Rufst du an, weil du etwas Feiges getan hast? Nein, es ist andersrum. Also ich habe mich für jemanden eingesetzt und dann wurde ich Opfer einer feigen Tat. Erzähl mal. Ja, wie soll ich sagen? Also du musst dir vorstellen, ich bin halt ein sehr sozialer Typ gewesen. Mhm. Ich habe versucht, immer Menschen zu helfen, wo ich konnte. Mhm. Und letzten Endes, wenn ich feiern gegangen bin, war es mir egal, ob wir 5 Leute am Tisch waren oder 6. Verstehst du? Mhm. Wir hatten zum Beispiel in der Schule oder in der Klasse etc. immer Leute, die halt nicht so integriert waren. Ja. Und ich habe mir versucht, die zu nehmen und halt mitzunehmen, weißt du, denen halt ein Leben zu geben, so, weil ich mir halt immer frage, so, was leben die dann, was machen die nachmittags etc. Mhm. Ja, und dann war es halt so, dass ich auch immer damit angefangen habe, ich habe die Leute mitgenommen und dann war es halt auch nur mal so, dass ich dann halt einen Typen mitgenommen habe, mit dem ich mich auch dann relativ angefreundet habe, wir sind feiern gegangen etc. und ja, dann waren wir auf einer Party, der hat sich halt ein bisschen daneben genommen. Mhm. Weil er ein bisschen betrunken war und dann haben halt meine Jungs gesagt, komm, bring ihn mal bitte wieder weg. Mhm. Alles klar, ja gut, dann habe ich halt ihn genommen und dann sind wir halt auf dem Weg nach Hause gewesen, zu einer Bushaltestelle, ne? Und dann haben wir halt auf den Bus gewartet und dann waren wir halt, also ich war zu dem Zeitpunkt 17 Jahre alt und er war 16. Mhm. Wart ihr betrunken? Ja. Er war betrunken, ich war nüchtern etc. Ja. Ja, und dann waren da halt 2 heranwachsende Männer, würde ich jetzt mal sagen. Also die waren um den Schnitt 21, 20. Mhm. Und ja, da ging es halt los mit einer Pöbelei. Also ich weiß auch nicht, die haben versucht, mich anzugreifen. Ich bin da ein bisschen weggegangen. Ich habe mich auf die Straße gestellt, halt Abstand zu nehmen. Ne? Ja. Und der Junge, der halt immer recht zurückhaltend war, kam dann aus sich heraus und meinte dann halt irgendwie große Sprüche zu reißen, von wegen die zu beleidigen etc. Ne? Mhm. Also dann war es halt so, dass diese 2 natürlich nicht lange gewartet haben und ihn dann natürlich angegriffen haben und dann. Aber die Beleidigung ging erstmal von deinem Freund aus. Ja, naja, das heißt, die haben natürlich versucht, uns schon anzupöbeln, was das für Affen sind, bla. Und dann? Bitte? Ich hab's nicht verstanden. Nisa, und dann, wie ging's dann weiter? Ja, wie ging's dann weiter? Pass auf, er hat dann irgendwie einen Spruch abgelassen, die Typen haben sich umgedreht, sind auf ihn losgegangen. Und wollten ihn halt verprügeln, ne? Und ich stand halt da, ich war ja nüchtern und dachte mir auch nur so, was ist denn jetzt hier los, ne? Ich meine, ich wollte nur nach Hause fahren und dann ist hier so eine Scheiße auf einmal am Dampfen. Ich meine, das war eine Situation, in die ich so in dem Sinne noch nie geraten bin. Okay, bist du dazwischen gegangen? Ja, natürlich, ich bin direkt dazwischen gegangen. Ich konnte das ja auch nicht verkraften, weil die sagten, okay, bring den nach Hause und dann sind wir auf dem Weg nach Hause und dann... Okay, verstehe, du bist dazwischen gegangen. Du hast gerade am Anfang gesagt, du bist Opfer eines feigen Verhaltens geworden. Wer war jetzt feige? Wer hat sich dann dazwischen gegangen, die Typen haben mich gesehen und sind direkt auf mich losgegangen. Mhm. Die haben auf mich eingeprügelt, die haben mich wirklich kaputt geschlagen in dem Sinne. Das ist so weit gekommen, dass ich sogar einen Arterienriss im Bein hatte. Und es war halt die Sache oder das Problem, dass der da die ganze Zeit daneben stand. Ah, verstehe. Also der, den du eigentlich, dem du geholfen hast vorher schon und dem du dann auch in der Situation geschützt hast, hat dir nicht geholfen. Ich meine, ich habe seine Angst im Gesicht gesehen, so ist ja nicht. Mhm. Aber dennoch hätte er dir natürlich helfen können. Er hat es überhaupt nicht versucht. Er hat gar nichts gemacht, er stand einfach nur da. Würdest du ihn sein Verhalten ein bisschen dadurch entschuldigen, weil er besoffen war? Nein, gar nicht. Ich meine, er hatte ja auch den Mut, die Leute zu beleidigen, von denen ich mich ferngehalten habe. Warst du so verletzt, dass du dann in ein Krankenhaus musstest? Ich hatte einen Arterienriss im Bein, das haben die Ärzte nicht gesehen. Nach 3 Tagen ist meine Wadenmuskulatur verwest. Das war so weit, dass die fast mein Bein amputieren mussten. Was, die Wadenmuskulatur ist verwest? Ja, die haben mich 3 Tage lang unter Beobachtung gelassen. Wie ging das da in der Situation? Die haben dann von dir abgelassen und sind abgehauen, oder wie? Genau, dann das war ja noch so weit, dass also kurz bevor der Konflikt weiterging, dass die dann noch einen Anruf getätigt haben und gesagt haben, hey, hier will jemand Probleme machen. Und dann kam auch ein Auto. Nachdem das Fahrzeug da war, sind die dann auf ihn losgegangen und ich bin halt dazwischen gegangen. Nochmal? Ich habe das jetzt in der Kurzfassung erzählt. Okay. Okay. Also halt im Klartext so. Heißt das, da ist jemand gewesen, der dir nicht geholfen hat, obwohl du ihm vorher schon immer wieder geholfen hast. Genau, ich habe ihn halt versucht zu beschützen. Wie hat der sich denn dann zum Schluss, als sich alles aufgelöst hatte oder später in den nächsten Tagen dir gegenüber verhalten? Ja, er war ganz normal da gewesen, ne? Das hat mich auch nicht ganz so sehr verletzt. Ich meine, ich habe seine Angst damals gesehen. Hat er sich entschuldigt? Er hat sich nicht entschuldigt, nein. Ich habe seine Angst gesehen. Mhm. Entschuldigst du ihn denn? Vergibst du ihm das? Also in dem Sinne hätte ich ihm, also jetzt, heute vergebe ich ihm ganz klar, das ist jetzt 2 Jahre her. Mhm. Aber in der Situation, da war es natürlich nicht, völlig, völlig klar. Naja, nach einem Jahr war es sogar so, dass wir ein Gerichtsverfahren hatten. Ich habe die Leute natürlich angezeigt. Mhm. Ich hatte ja damit nichts zu tun, ne? Das ging ja von denen aus. Und er hat dann vor Gericht sogar ausgesagt, dass er meinte, ich wäre in Sicherheit. Und dann habe ich mir in den Kopf gefasst und habe gesagt, was hast du gerade gesagt? Ich meine, ich lag am Boden, ich bitte dich, ich lag am Boden. Ach so, das macht Die das haben mich angegriffen und er guckt mir ins Gesicht, vom Gesichtsverfahren. Ich sitze neben meinem Rechtsanwalt und er sitzt in der Mitte und sagt, ja, der war doch in Sicherheit. Das macht das Ganze ja noch viel schlimmer. Verstehst du? Und dann denke ich mir so, was ist denn jetzt hier kaputt? Ja, da war ein Jahr vergangen, der hat viel darüber nachdenken können. Und er hätte ja auch Reue zeigen können und sagen, es tut mir total leid, dass ich nicht dazwischen gegangen bin und die anderen haben eindeutig Schuld und so weiter. Stattdessen sagt er sowas. Der Witz an der Sache ist noch, dass er seit 5 Jahren in einem Judo-Club war und zigtausend Medaillen an der Wand hat. Mhm. Weißt du, das ist alles so... Ich gehe mal davon aus, dass diese Freundschaft ein Ende gefunden hat. Ich habe den Kontakt vor 2 Monaten wieder aufgenommen, weil ich ihm gesagt habe, hey, ich vergebe dir, was du gerade angesprochen hattest. Hat er denn jetzt zumindest sich entschuldigt? In dem Sinne haben wir uns noch nicht ausgetauscht. Er ist gerade in Australien, macht da ein Jahr oder hat da ein Jahr gearbeitet. Er kommt jetzt diesen Monat wieder. Ich denke mal, das wird dann jetzt passieren. Also du gutes Herz, aber ich würde mich nicht auf den einlassen, wenn er nicht zumindest ein bisschen Reue zeigen würde. Das würde ich nicht. Würde ich bin selber dann schuld, dass ich versucht habe einen Außenseiter in diese Welt hineinzubringen. Ich meine, diese Welt ist nun wirklich sehr verzwickt. Du weißt ja, was ich meine. Mhm. Ich höre daraus, dass du ein hilfsbereiter Typ bist und dass du das wieder machen würdest, sowas? Ganz im Ernst, also wenn ich jetzt über die ganze Scheiße nachdenke, die ich erlebt habe, diese ein halbes Jahr im Krankenhaus, 1 Monat Intensivstation, 6 Blutvergiftungen, ich meine... Ach so, so schlimm war das, du warst sogar einen Monat im Krankenhaus. Ja, Intensivstation. Intensivstation, das ist ja wahr. Ich habe die Spritze in die Halsschlagader gekriegt, das war eine Drogenerfahrung schlecht, das kann ich nur jedem abraten, aber es war nicht schlecht. Mhm. Verstehe. Ja, ich meine, nur Spaß, ne? Kam denn da eigentlich dann, als ist die Sache da, kam da Polizei dann dazu oder wie hat sich das aufgelöst? Ja, der Witz an der Sache ist, dass die Polizei war im Krankenhaus und ich habe auch erzählt, dass sie auf mich eingetreten haben. Meine Frage war, als ihr euch da in den Haaren hattet, wie hat sich das aufgelöst? Sind die abgehauen oder kam da Polizei zu? Hat sich das aufgelöst? Er stand da irgendwo, ich weiß nicht wo. Ich habe mein Handy gezückt und den Krankenwagen angerufen, weil ich genau gemerkt habe, hey, da ist was nicht in Ordnung. Ach, du konntest noch, und da waren die immer noch dabei? Die Typen sind abgehauen. Das war meine Frage jetzt, also die sind von sich aus abgehauen? Ja. So hat sich das aufgelöst, okay. Die sind sozusagen hinter mir verschwunden. Ja, verstehe. David, danke für deinen Anruf und das ist wirklich doof gelaufen, in der Tat. Und nimm dir den Burschen nochmal zur Brust, finde ich schon, bevor du mit dem wieder eine Freundschaft eingehst. Naja, ich habe da eigentlich angerufen, um den Leuten jetzt hier zu sagen, dass es sich nicht lohnt, feige zu sein. Ich meine, es ist echt wichtig, Zivilcourage zu zeigen. Finde ich auch. Finde ich gut, wenn du sagst, bist 20 Jahre alt, finde ich toll. Kompliment. Die Botschaft ist rausgegangen. David, vielen Dank und alles Gute. Ich danke dir. Gerne. Tschüss. Ciao. So. Wir machen weiter mit Claudia. Claudia ist 44. Hallo, Claudia. Ja, hallo. Hallo, Claudia. Zum Thema Feigheit und Feige. Hast du angerufen, warum? Genau. Ich habe jemanden kennengelernt im Chat. Der ist Engländer und ich habe ihn dann getroffen oder bin nach England rübergefahren, habe ihn getroffen und er hat mir dann 1 Monat später erzählt, dass er jemanden umgebracht hat. Ach du Liebe. Hatte er seine Strafe schon verbüßt? Genau, ja. Er war 32 Jahre in Haft in England. 32 Jahre? Genau. Wie alt war denn der, als du ihn getroffen hast? Er ist jetzt 56. Der ist jetzt 56, du bist 44. Genau. Mhm. Da hat er dir gestanden, er hat jemanden umgebracht. Nachdem sein Bewährungshelfer ihm gesagt hat, er muss das mir sagen, hat er es dann getan, ja. Ich stelle mir gerade die Situation vor, du kommst da liebestrunken nach England, nach London oder wohin? Dover. Dover, okay, nach Dover. Mhm. Sitzt ihm gegenüber und dann macht er dir ein solches wahnsinniges Geständnis. Wie reagiert? Nee. Also ich war in Dover für ein Wochenende, habe ihn kennengelernt und sein Bewährungshelfer hat ihm dann, also das ist seine Auflage, wann immer er eine Frau trifft, muss er das sagen. Mhm. Und das hat er mir dann per E-Mail. Ach so, als du wieder weg warst? Genau. Ach so, ich verstehe. Das heißt, er war zu feige, es dir ins Gesicht zu sagen. Richtig. Insofern bist du ein Opfer von Feigheit. Ich bin ein Opfer von Feigheit, ja. Also frage ich dich, als du warst in Dover, hast ihn getroffen, das war vielleicht sogar ganz schön oder nett, dieses Treffen? Das war super, das Treffen, war super. So, und dann kommst du nach Hause und kurz darauf kriegst du eine Mail und der schreibt, ich habe jemanden umgebracht und war 32 Jahre im Gefängnis. Genau. Was denkt man dann? Zunächst war ich richtig sauer, richtig enttäuscht. Ja, wir hatten, ich glaube, 4-5 Tage, wo ich dann ja einfach gedacht habe, nee, es geht gar nicht mehr, aber wir sind immer noch zusammen. Das ist jetzt wie lange her? Circa 5 Monate. Ach so, so frisch noch, 5 Monate. Hm. Er hat ja geschrieben, dass er jemanden umgebracht hat. Hat er dir auch geschrieben, den genauen Tathergang, was da passiert ist? Ja, nachdem ich ihm gesagt habe, jetzt möchte ich alles wissen, hat er das getan, ja. Was ist denn da damals vor vielen Jahren passiert? Er hat in einem Krankenhaus gearbeitet und ist da gemobbt worden und war ziemlich sauer und ist in irgendeinem Sicherheitsgang rumgelaufen, weil er für die Sicherheit zuständig war in diesem Krankenhaus. Ja, und hat eine Tür aufgeschlagen und hinter dieser Sicherheitstür war eine Frau, die mit dieser Tür getroffen wurde. Und die hat dann angefangen zu schreien. Und er wollte einfach nur, dass diese Frau aufhört zu schreien und hat ihr einfach die Kehle zugedrückt. War das eine Patientin? Nee, auch eine Mitarbeiterin von dem Krankenhaus. Und warum hat er die Tür aufgeschlagen? Na, weil er sauer war, hat er einfach mit dem Fuß die Tür richtig fest aufgedrückt oder getreten. Und zufälligerweise war diese Frau dann halt auch auf diesem Gang und war hinter der Tür letztendlich. Ist er denn wegen Mordes angeklagt? Ja. Aber das war ja nun eigentlich eine Affekthandlung, oder? Genau, aber in England ticken die Uhren ein bisschen anders. Ja. Diese Frau hat er dann sofort erwürgt, die war sofort tot. Er hat zunächst versucht, sie zu beruhigen und hat dann letztendlich gedacht, wenn ich die Kehle ein bisschen zudrücke, dann wird es vielleicht funktionieren, dass diese Frau ruhig ist. Aber ja, hat funktioniert. Und die Frau war für immer ruhig. Genau. Wie steht er denn heute zu seiner Tat? Es tut ihm total leid. Wie gesagt, er war 32 Jahre im Gefängnis. Das macht mich übrigens auch sehr stutzig. Das gäbe es ja in Deutschland gar nicht. So eine. Das gäbe es hier in Deutschland überhaupt nicht, nein. Da gibt es das noch. Immer noch, ja. Mhm. Aber es macht mir auch immer noch Angst, wenn er mir meine Kehle streichelt. Mhm. Es muss in ihm ja zumindest damals eine ungeheure Aggressivität in ihm geruht haben, verborgen sein. Ja. Kann man in englischen Gefängnissen sich so psychologisch trainieren, dass man mit dieser Aggressivität umgehen lernt? Ja, er hat mehrere Kurse gemacht. Er hat auch in englischen Gefängnissen studiert. Er ist Psychologe mittlerweile. Ach so, er ist ausgebildeter Diplompsychologe, oder? Genau, ja. Das heißt, er hat viele Sachen selbst an Schulungen und Therapien durchgemacht, die er jetzt anderen anbietet. Genau, ja. Das heißt, er sollte sich eigentlich sehr gut jetzt kennen und im Griff haben. Das tut er, sonst wäre ich nicht mit ihm zusammen. Dennoch hast du Angst, wenn er deinen Hals streichelt. Ja, immer noch, ja. Wird sich wahrscheinlich auch noch legen, wenn wir uns besser kennenlernen. Kannst du ihm denn das, das ist ja ein schwieriges Wort, aber ich sag's trotzdem, also kannst du ihm das vergeben, dass er das gemacht hat? Das habe ich natürlich mittlerweile, ansonsten wäre ich nicht mit ihm zusammen. Mhm. Wobei es natürlich sehr schwer ist, jemandem einen Mord oder eine Tötung zu vergeben. Man kann es vielleicht akzeptieren, aber wirklich vergeben ist natürlich eine schwierige Sache. Es ist eine ganz schwierige Sache, ja, da gebe ich dir recht. Es erschreckt mich ab und an immer noch, weil ich das niemals tun würde. Mhm. Niemand auf dieser Welt normalerweise. Ja, aber es ist einfach passiert. Hat er dir über die Familie dieser Frau etwas erzählt? Und wie alt sie war zum Beispiel damals? Bitte? Wie alt sie war, die Frau? Wie alt die Frau war, weiß ich nicht. Mein Freund war damals 26. Über die Frau weiß ich eigentlich relativ wenig. Hm. Jetzt bei den ganzen Zahlen habe ich jetzt gerade nicht so richtig verstanden. Seit wann ist er aus dem Gefängnis wieder raus? Seit einem Jahr jetzt. Das ist ja auch Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, wenn jemand 32 Jahre weggesperrt war. Das war kein offener Strafvollzug. Es war kein offener Strafvollzug. Nein. Also wenn jemand 32 Jahre weggesperrt ist, hat er ja eigentlich komplett den Anschluss an das Leben verloren. Ist das nicht für dich auch sehr schwierig, damit umzugehen? Du musst ihm ja ganz viele Sachen vielleicht auch so erklären, wie es halt heute so ist in der Welt. Es ist manchmal ziemlich, ja, witzig, kann ich gar nicht sagen. Aber ja, ich bringe ihm viele Dinge auch bei. Mhm. Aber ja, er krabbelt sich so durchs Leben. Ja. Also er schafft das auch schon alleine. Du lebst in Deutschland? Genau. Und er nach wie vor in England? Ja. Und ihr pendelt so hin und her? Ich pendel, er darf gar nicht pendeln. Warum darf er nicht? Weil seine Auflagen sind, dass er einfach ein Mörder ist. Und Mörder in England dürfen einfach nicht ausreisen aus England. Ach so. Das ist jetzt so eine Sache, ja, da kämpfen wir einfach für. Dass er mich zumindest mal besuchen darf. Das sind ja seltsame Gesetze. Auch wenn die Strafe abgesessen ist und alles vorbei ist, ist er dennoch kein freier, wirklich freier Mann. Nee, mit 56 Jahren hat er so jeden Monat zu seinem Bewährungshelfer zu gehen. Mhm. Obwohl der Psychologe ist und vom Fach quasi jetzt ist. Ja. Ist es bei dir denn jetzt so, dass du eventuell überlegst, nach England zu ziehen vielleicht? Das war meine Überlegung sowieso, bevor ich ihn kennengelernt habe. Ach so, haben wir da kein Problem. Ach so, das war eine Affinität für England. Das ist schon ein für dich interessantes Land. Ja, schon seit Jahren. Ja, ja. Ja, Claudia. Hab ich mich in diesen Chat angemeldet, um Engländer kennenzulernen. Ich verstehe. Lass die Sache mal noch schön langsam anlaufen. Das ist ja noch gar nicht so, ist ja noch ganz frisch mit euch beiden. Genau. Und ich würde mir da auch viel Zeit lassen. Jetzt kommt es auf ein paar Monate oder ein halbes Jahr nicht an für ihn. Und ich würde mich auch erst wirklich da fallen lassen können, wenn das Vertrauen 100% ist. Und ich auch kein schlechtes Gefühl mehr hätte, wenn er meinen Hals streichelt. Ja, also im Grunde genommen ist das Vertrauen da, aber ja. Wir warten mal noch ein bisschen ab und lassen die Dinge sich entwickeln. Okay. Liebe Claudia, alles Gute wünsche ich dir und alles Gute rundherum. Ich danke dir auch. Sehr gerne. Tschüss. Okay, tschüss. Und hier ist Jasmin. Jasmin ist 23. Guten Morgen, Jasmin. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo. Hast du was Feiges gemacht oder bist du Opfer? Ich habe auch was Kleines Feiges gemacht. Ja, waren wir vor einigen Wochen im letzten Monat in Dortmund bei deiner Lesereise. Bei was? Und haben dir erzählt, bei deiner Lesereise. Achso, bei mir wart ihr? Genau. Ja, ich verstehe, ja. Und bei der Signierstunde haben wir dir dann erzählt, dass wir aus dem Norden extra nach Dortmund gefahren sind mit unserem umgebauten Wohnmobil. Ja, ich erinnere mich sehr gut. Das hat mich sehr beeindruckt, schön, dass ihr extra aus dem Norden nach Dortmund zu mir gekommen seid. Genau. Ja, sag bloß, das stimmte nicht. Ja, doch, das stimmte. Das stimmte, ja. Und während wir uns kurz mit dir unterhalten haben, habe ich so auf das Autogramm, was du gerade geschrieben hast, geschielt und habe gesagt, oh nein, du hast den Kosenamen von meinem Freund falsch geschrieben, weil du vielleicht dachtest, ja, das wäre so ein neu amerikanischer Vorname. Was habe ich denn draufgeschrieben? Also so gedacht war das mal als Ableitung von dem Stinktier, die Kurzform Stinky. Ja. Und du hast es leider hinten mit E geschrieben. Mit E? Ja, es war aber mit I, also sollte es sein. Ach so, ich verstehe. Und dann hast du dich nicht getraut zu sagen, das ist falsch. Genau. Ach meine Liebe, das tut mir aber leid. Das hätte ich aber nur wirklich sehr, sehr gerne dann nochmal neu geschrieben für dich. Was machen wir? Das ist ja nun wirklich, das ist ja rührend. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt, dass ihr nach Dortmund gekommen seid, aus dem hohen Norden und dann in eurem Wohnmobil, ne? Genau. In einem alten Wohnmobil geschlafen habt. Ja, das war mal ein Krankenwagen. Den und haben wir uns umgebaut. Und dann ist Dortmund auch noch Meister geworden. Da genau, das, genau, das war der Abend, als Dortmund Meister wurde und Dortmund kochte, ne, und brodelte. Ja. Und wir alle Angst hatten, dass wir gar nicht da rauskommen, weil die Straßen voll sind. Dass sie das Haus stürmen. Genau, ganz genau. Aber es war ja alles noch sehr gut und es ist gut gelaufen. Genau. Ich lese hier gerade von meinen Kollegen, die sagen, Sticky ist auch da. Gib sie mir mal noch kurz. Ja, mach ich. Hallo Domian. So, mein Lieber, das ist ja nun sehr schade und sehr dumm gelaufen. Da hättet ihr aber wirklich was sagen können. Ja, wir waren schon so aufgeregt, dass wir nun da waren. Das waren wir vielleicht doch ein bisschen zu feige. Ja, aber wir machen das mal so. Wir rufen euch gleich nochmal an wegen der Anschrift und dann schicke ich aber ein neues Autogramm. Genau so, wie es sein soll. Das wäre super. Und dann sagst, sagst du meinen Mitarbeitern, was ich exakt genau darauf schreiben soll. Buchstabe für Buchstabe. Ganz genau. Damit das auch wirklich hundertprozentig ist. Was habt ihr denn ihr noch da in diesem Wahnsinns-Hexenkessel Dortmund an dem Abend noch gemacht und erlebt? Wir sind dann in Richtung Hauptbahnhof gegangen, wo eigentlich alle nachher gefeiert haben und haben dann, obwohl wir eigentlich eher Hamburg-Fans sind, trotzdem mit den Dortmundern zusammen die Meisterschaft gefeiert. Und wie war die Stimmung da? Super, total aufgelassen und super friedlich. Ja. Also hat richtig Spaß gebracht. Man hat es auf den Straßen abends nicht mehr so gemerkt, zumindest da, wo ich war, weil es extrem geregnet hat. Da waren die Leute wahrscheinlich in den Kneipen überall. Und genau, sie sind überall reingegangen und so. Ja, aber ja, voll lustig. Ein großes Volksfest in Dortmund und es sei den Dortmundern wirklich sehr, sehr gegönnt. Auf jeden Fall, gönnen wir ihnen. Absolut. Mein Lieber, du grüßt deine Jasmin nochmal herzlich von mir. Das mache ich. Und wir rufen, ich danke dir. Wir rufen gleich nochmal an und dann schicken wir das richtige Autogramm. Okay, danke schön. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Ciao. So, Freunde, das war's für heute in der Technik Christoph Gellert. Morgen sind wir wieder da, morgen mit einer freien Themennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Mailen immer unter domian@wdr.de. Immer bitte eure Telefonnummer mit in die Mail reinschreiben und ab 0 Uhr könnt ihr auch immer hier schon anrufen unter der bekannten Telefonnummer. Jetzt wünsche ich euch eine gute und eine schöne Nacht und sag tschüss und bye bye. Bis morgen. Thank you.